Yo, what's poppin', man? It's Emerging McVay. Almighty Bionic Job Crew, you already know what it is, man. Out here on the turf in Phoenix AZ, in America, man, in USA, you already know what it is. I'm out here representing, man, with my squad, man, Lokes Grip, man, you already know what it is. We out here, man, real MC police in the motherfucking building, and we coming to get you fake-ass MCs over there. Don't think just because my homies in Austria that we ain't gonna come and get you. Because we will come and get you. You best believe it. And to the culprit out there, you know who you is. Miss Mega, you already know. Don't fuck with Lokes Grip, because we'll come get you. Merge McVay, Bionic Job, out here in the turf, man. Mesa, Arizona. Phoenix, Arizona. USA. America. Fuck y'all. Ugh. Als ich von dir gehört hab, dachte ich mir, mal schauen, wie er drauf ist, kannst du probieren. Frage nach nem Feature, doch ich soll den Goschen halten. Gut, Schwabos, kennt euch den offen gehalten. Ist auch nix, denn die Crew nur ging an Mr. Mega. Ich bereits, dass ich dich gefragt hab, wegen diesem Feature. Das hätte ich nicht tun sollen, das hätte das nicht tun sollen. Weil es gibt's ein Donnerwetter, wie damals der Urknall. Ich stürm mich nicht auf ein Level, wie die Famos es offen. Hätte nix über Misa mit den Kanus das offen. Ich bin auch kein Slangster, ich bin Austro-Rapper, yeah. Jetzt begreifst du Mucke nicht, welcher zu deppert, mega checkst das jetzt, hast das jetzt, boxst das du Arschloch, wenn's noch einmal deppert drehst, hast du ein offenes Arschloch, ich möchte kein Beef mit Leid, weil ich kein Streitbolzen bin, das heißt meine Lieder haben keine Aussage und die Leute wollen den Sinn, doch den checken's nicht, weil die Hirnschrumpf vom Anfang, das geht alles wieder zurück, alles zurück wie am Anfang. Tag für Tag kämpfe ich für Hip-Hop und du schädigst mit jedem Wort, was du sagst, den Ruf umdrein, machst du Fehler und hedest meine Crew, du hältst dich wohl für real, deep, hardcore und cool. Es geht Krieg, Krieg, Boom, Reim für Reim, Schlag um Schlag. Mit den 16er baue ich nen Sarg als Ertrag. Kandidier doch bei Österreichs bestes Warschi mit Dad. Oder ist es doch Peter Fox, den du magst? Mrs. Mega! Wir Verlag mit dem Start, du bist ein Blamage in der Tat. Komm in den Norden immer Richtung Prag und versag. Arrogant ist die Art, die ich an dir nicht mag. Repräsentierst nur das Proletariat in dem Staat. Im Gegensatz zu dir bin ich als Exponat hier im Staat. Und das hier ist der Bart, der dich jagt. Du bist nicht hart oder stark, bist unbehaart und sehr zart. Komm zu Fame, doch nicht so, weil Akkas dich sonst Rap-technisch zerstört. Bitch, guck dich mal an, yeah. Du kleiner Spast, du kommst nicht an uns ran, huh? Mrs. Mega, wir dissen dich, wir sind Zerleger. Nach diesem Diss kann man dich verwenden als Bettverleger. Ich sag hier nichts gegen die Crew Schwabos. Freezy Akkas und ich, wir sorgen für den Anstoß. Komm, wein ich aus auf Mutterschoß. Ich spiel die eine wie ein Butterbrot. Der Flow, deine Rhymes, der Style, echt kacke. Und dazu sag ich nur eins, du Fettbacke. Wir sind die aus dem tiefsten Waldviertel. Der Schwanz zu klein, nicht mal drei Viertel von einem Millimeter. Du bist so billig wie ein Wasserträger. Und hiermit beende ich meine Zeilen, Pussy Mega. Bitch, du willst uns doch eh nur langweilen.